Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, es gibt keinen Ausweg mehr. Wenn ihr in einer Situation stecken solltet, zurzeit leben solltet, in der ihr das Gefühl habt, es gibt keinen Ausweg mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, wohin ich mich bewegen soll, was ich tue, ist vielleicht falsch oder ausweglos. Und wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann könnt ihr mich anrufen 0800 5678 111 oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht ist Svenja und die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Du hast dich zu diesem Thema, was ein ernstes Thema ist, gemeldet. Mhm. Was ist denn bei dir los? Das geht mir halt, ich habe Dickdarmkrebs. Mit Metastasen noch in Lunge und Leber. Und das habe ich vor 2 Monaten erfahren. Und die Ärzte haben auch gesagt, ich habe nicht mehr zu lange. Also die haben keine Hoffnung mehr da für mich. Mhm. Du hast es vor 2 Monaten erst erfahren? Ja. Du hast dann Beschwerden gehabt oder war es irgendwie eine Routineuntersuchung? Ich hatte schon sehr lange, seit ungefähr einem Dreivierteljahr Unterleibsschmerzen gehabt. Mhm. Und ich habe auch eine Zyste am Eierstock gehabt gleichzeitig und da hat halt natürlich kein Mensch weiter nach weiteren Ursachen irgendwie gesucht. Mhm. Und dann war ich im Krankenhaus und ja, die haben dann mich halt auch erstmal wieder nach Hause geschickt, weil sie halt gesagt haben, es muss irgendwie eine Zyste liegen oder so. Und dann war ich 2 Tage später wieder da, weil ich wirklich super Schmerzen hatte. Mhm. Und ja, dann haben sie mich halt auf den Kopf gestellt und dann haben wir also Computertomographie gemacht, eine Dickdarmspiegelung, Röntgen, also alles Mögliche. Mhm. Also kann das gar nicht mehr alles aufzählen. Mhm. Und dabei ist es dann rausgekommen und 2 Tage später lag ich auch unter Messer dann direkt. Ach, du bist auch dann operiert worden? Naja, die haben mir 15 cm Dickdarm rausoperiert. Mhm. Mhm. Ja. Nach wie vor besteht aber dann der Krebsbefall an den anderen Organen, die du gerade genannt hast. Gab es denn jetzt danach oder plant man eine Chemotherapie oder irgendeine andere? Ich habe gerade eine Chemotherapie. Du bist gerade dabei? Ja, ich kann die ambulant machen. Mhm. Das ist aber eine ziemlich leichte. Die habe ich einmal die Woche, 24 Stunden. Mhm. Und ja, also heute war das 3. Mal und bisher habe ich super gut vertragen, bis heute hatte ich halt viel Übelkeit und so, aber das ist alles okay. Mhm. Und heute, wie geht's dir jetzt im Moment? Jetzt geht's mir ganz gut. Geht dir ganz gut. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass die Ärzte formuliert hätten, dass die Chancen nicht so gut sind. Mhm. Ja, haben die das noch konkreter gesagt? Ja, das ist halt, weil halt der Krebs schon so weit in meinem Körper ist und die Metastasen in Lunge und Leber, das sind auch nur die man im makroskopischen Bereich, also im sichtbaren Bereich hat. Mhm. Und man weiß halt nicht, wo sich sonst noch irgendwie Krebszellen befinden. Mhm. Und ja, wir haben jetzt auch herausgefunden, dass das halt genetisch bedingt ist und das ist halt noch so ein Faktor, der es halt irgendwie noch negativer macht, mhm, weil es halt irgendwie vorbestimmt ist. Mhm. Weil in deinem Alter, du bist 21 Jahre alt, ja, ist glaube ich, soweit ich informiert bin, auch Dickdarmkrebs eher ungewöhnlich, ne? Ja, das haben eigentlich Leute ab 60, 70. Genau. Mhm. Deswegen weiß halt niemand so recht. Hast du denn in der Familie, gibt es da, weißt du, viele Krebsfälle in, weiß ich, Großeltern oder? Ja, das haben wir jetzt rausgefunden. Meine Schwester hat, die ist jetzt 19, die hat mit 13 schon mal ganz doll Ohrspeicheldrüsenkrebs gehabt, mhm, und die hat das jetzt geschafft. Mhm. Aber ja, das ist halt so seltsam, ist das 2 Schwestern, das haben, mhm, in derselben Familie, mhm, haben wir halt Forschungen angestellt beim Forschungsinstitut, mhm, und Stammbaum gemacht und so, und die haben das halt festgestellt, dass halt in meiner Familie vorher schon viele an Krebs gestorben sind. Dann sind ja in diesen zwei Monaten, sagst du, ne? Ist das vor zwei Monaten erst, ist ja irrsinnig viel passiert bei dir auch, ja, ne? Wirklich, total, ganze Welt auf den Kopf gedreht. Ja. Wie gehst du denn mit dieser schlimmen Diagnose, auch vor allen Dingen in deinem Alter, in dem man ja eigentlich mit so etwas überhaupt nicht rechnet, wie gehst du damit um? Also ich muss sagen, das erstaunt mich selber. Ich kann da halt, wie du ja merkst, ganz normal drüber reden. Und für mich ist das, ich habe halt viel von meiner Schwester damals gelernt, die 13 war. Die hat wirklich starke Chemotherapie gehabt und der ging es wirklich ganz schlimm und die hat es geschafft. Und das ist so der Ansporn irgendwie. Das heißt, so ganz unvorbereitet hat es dich nicht getroffen, ne? Ja, doch schon. Ich hätte ja nie gerechnet, dass es mich auch trifft. Nee, dich nicht. Aber wenn man das schon mal so im ganz engen Familienkreis mitbekommen hat, ist einem dieses Thema zumindest nicht so fremd, als hätte man nie das... Ja, man hat das. Ich hatte sich schon mal damit auseinandergesetzt, auch mit Tod und so. Mhm. Und das ist das, was ich halt auch im Moment mache. Und... Nun gibt es ja, ich habe in dieser Sendung sehr oft schon mit krebskranken Menschen gesprochen, auch mit hoffnungslos krebskranken Menschen. Und da gab es immer so die eine Fraktion, die die sich letztendlich auch mit dem Schicksal arrangiert hat und die gesagt hat, okay, es ist so und ich finde mich damit ab, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Mhm. Es gab auch die andere Fraktion, die gesagt hat, nein, auch wenn die Diagnose sehr, sehr, sehr negativ ist, ich will es schaffen und ich werde es auch schaffen. Das ist bei mir ganz genauso. Ich sehe das ganz genauso. Die letztere bist du, die letztere Kategorie. Ich will es schaffen und ich werde es schaffen. Auf jeden Fall, weil ich weiß, ich lebe total gern. Ich war letztes Wochenende zum Beispiel noch weg in der Disco in Köln und so. Und weißt du, das kannst du auch trotzdem. Ja, ich hab halt so eine leichte Chemo, weil die Ärzte gesagt haben, sie wollen mich nicht unbedingt nochmal sehr quälen mit einer starken, sondern sie geben mir eine leichte. Mhm. Ich habe meine Haare behalten, zum Glück. Und die ist halt nur praktisch jetzt mal hart ausgedrückt dazu da, um meine Lebensqualität so zu erhalten, wie sie im Moment ist. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Das bedeutet, unsere Sendung heißt, ich weiß keinen Ausweg mehr, oder es gibt keinen Ausweg mehr. Das trifft zwar eigentlich so objektiv vielleicht zu, für deinen Zustand, eigentlich wiederum nicht, weil du emotional sagst, und ich will diesen Ausweg doch finden, auch wenn es ihn eigentlich gar nicht mehr gibt. Eben. Also... Natürlich habe ich auch mal meine 5 Minuten, da denke ich scheiße und dann weine ich auch ganz toll, aber es ist echt wirklich sehr, sehr selten, diese Minuten. Svenja, wie lebst du? Lebst du bei deinen Eltern noch oder allein bei den Eltern noch? Ja, ich hatte gerade eine neue Stelle und wollte gerade ausziehen, hatte die Wohnung schon fast und das ist natürlich jetzt auch nicht mehr möglich, das will ich auch gar nicht mehr, weil ich halt auch irgendwie Angst habe, dann allein zu sein, wenn wirklich irgendwas passiert. Was hast du vom Beruf gemacht vorher? Ich habe als Rechtsanwaltsvorangestellte gearbeitet. Wie ist das so mit dem nahen Freundeskreis? Wie gehen die mit dieser... Oh, ich habe super, also ich habe bisher noch kein einziger abgesprungen von meinen Freunden. Ich habe hier schon so Sachen gehört, die ich eigentlich nie glauben kann, aber es scheint es wirklich immer wieder zu geben, dass sich ganz enge Freunde von den Leuten weggewendet haben. Ja, das gibt's echt, aber da, also keiner von meinen. Ich bin so glücklich, dass ich die habe und die geben mir sehr viel Kraft. Hast du eine Beziehung, einen Freund? Ja, und? Aber in Dortmund, ich sehe den also sehr, sehr selten. Und was hat der gesagt, als du es erfahren hast? Das war auch ein Schock. Also an dem Tag, wo ich von diesem, ich war bei einem Leberchirurgen und der hatte mir das halt irgendwie auch, der wusste das dann halt auch. Und da ging es halt um Lebertransplantation, eventuell, ob man die halt rausholt, weil ich jetzt 7 Metastasen habe. Und der hat halt auch gesagt, das sieht er nicht so sinnvoll an, weil es halt einfach super gefährlich ist und sich nachher neue Metastasen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit darin bilden, in der neuen. Ach so. Also es ist eigentlich nur eine Zeitaufschiebung, das möchte ich auch nicht. Ich möchte lieber halt noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen kürzere Zeit haben, aber dafür nicht schon wieder operiert werden, falls du verstehen kannst. Du bist jetzt, ja klar, du bist jetzt in einer Chemotherapie, in einer leichten, sagst du. Wie lange dauert die noch? 6 Wochen, also noch 3 Wochen. Dann gibt es danach wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit Untersuchungen. Ja. Und wie wird es dann wahrscheinlich weitergehen? Hat man dir da schon was erklärt? Gibt es dann noch wieder eine? Oder? Das kommt drauf an. Die wollen jetzt halt in 3 Wochen nochmal Computertomographie machen, Blut abnehmen und so und dann die Werte überprüfen. Und dann wird geguckt, hat sich da was Neues dazu gesellt, ist es gleich geblieben, die vorhandenen Metastasen, sind die vielleicht kleiner geworden. Und wenn man da irgendwie was Positives feststellen könnte, dann wird es weitergehen. der Chemotherapie. Ach so, wenn es positiv ist. Wenn man was merkt, dass es, aber es ist halt, das ist das halt, was die Ärzte sagen, dass es eigentlich unwahrscheinlich ist. Die halten es für unwahrscheinlich, dass die kleiner werden, die Metastasen. Ja, oder dass wenigstens keine neuen dazukommen. Mhm. Wenn sie ein klein wenig kleiner würden, dann heißt das eine weitere Chemotherapie, weil man weiß, es hat angeschlagen. Ja, das könnte dann passieren. Mhm. Mhm. Also sie wollten ursprünglich mit mir dann über die Lebersache sprechen, aber das mache ich auf gar keinen Fall. Da brauche ich auch nicht mal drüber nachdenken oder so. Mhm. Das möchte ich nicht. Ich habe so schon eine lange Narbe am Bauch und durch diesen Port, den sie mir implantiert haben, und das muss nicht sein. Mhm. Was haben sie dir implantiert? Das nennt sich Port. Was ist das? Das ist so ein kleines Teil, das kommt unter die, also am Brustkorb, unter die Haut, mhm, mit einem Schlauch, der führt zur Halsschlagader. Mhm. Das ist dazu da, das macht man manchmal oder oft bei Chemopatienten, damit die Venen in den Arm und so nicht so zerstochen werden, weil die schwellen dann halt an nach einer Zeit und so. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Port bekommen. Mhm. Und ja. Mhm. Also ich finde, dass du für das, was du im Moment mitmachst und für das, was du erfahren hast, ausgesprochen tapfer klingst. Ja, wie meine Freunde sagen das auch, die kann das alles. Bist du wirklich so tapfer oder ist das auch irgendwie eine Rolle und innerlich brichst du doch manchmal zusammen? Und natürlich habe ich das manchmal, aber ich muss jetzt auch sagen, meine Ärzte haben mit meinen Eltern gesprochen und ich habe dann halt nochmal einen schönen Jamaika-Urlaub gemacht vor ein paar Wochen. Und die Leute da, die haben das natürlich dann auch mitbekommen, halt, ich habe da auch kurze Sachen angezogen, da sieht man dann die Narbe, dann fragt man halt. Und die waren so lieb, die sind so gläubig da und die haben auch gesagt, wenn der liebe Gott dich auf, wenn die Ärzte dich aufgeben, dann musst du an den lieben Gott glauben. Mhm. Und dass der dich heilt, weil der hat dich hier auf Erden geschickt und das ist auch der Einzige, der dich wieder runterholen kann von hier. Und glaubst du an den lieben Gott? Ja, das ist auch so eine Sache, eigentlich schon. Irgendwie als ich das gehört habe, da glaubt man irgendwie doch nicht mehr so richtig, weil man denkt, das kann nicht sein, dass er in der Familie sowas antut. Meine Eltern haben das schon mal durchgemacht mit meiner Schwester und jetzt haben sie das mit mir im Brassel und das ist auch, glaube ich, so ein Grund mit, warum ich halt so stark bin, weil ich es denen nicht noch schwerer machen möchte, irgendwie durch meine Reaktion, wenn die anders wären. Ja. Also es wären ja meine Hochachtung, wirklich. Dankeschön. Wirklich meine Hochachtung und alle meine Wünsche oder alle Wünsche dieser Welt. Hm. Ich glaube, ich kann im Namen aller Menschen sprechen, die jetzt zuschauen und zuhören, dass du die Kraft weiter behältst, die dich so vorantreibt. Dankeschön. Und ich möchte echt allen Leuten, egal was für eine Krankheit die haben, wenn die Ärzte die aufgeben, möchte ich nur sagen, man muss einfach weiterkämpfen und Ärzte können sich auch irren. Hm. Oh ja. Und das ist das, was ich hoffe, weil wenn die nicht mal weiter wissen mit der Medizin, dann muss man echt seine Selbstheilungskräfte irgendwie mobilisieren. Mhm. Und ich glaube auch daran, dass ich das schaffe. Und Wunder gibt es immer wieder. Und auf jeden Fall soll man sich nicht hängen lassen, weil es ist ganz, ganz schwer, gerade bei Krebs. Mhm. Wenn man da den Glauben verliert, dann kann man es direkt sein lassen. Ich glaube da auch ganz fest dran für dich. Dankeschön. Und wünsche dir alles, alles, alles, alles Gute, Svenja. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Martina ist dran und Martina ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Martina. Hi Domian. Also trotz des traurigen Themas würde ich erstmal gern sagen, dass ich auch schade finde, dass Klatko da raus ist und dass Manu eher rausgehört hätte. Und mein Thema ist, es fing vor 10 Jahren an, da habe ich von einer Beziehung halt ein Kind gekriegt und der betreffende Vater hat mich während der Schwangerschaft ziemlich geschlagen und misshandelt, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr drauf, dass er kifft. Und du hast mit ihm zusammen gelebt dann auch? Ich habe ich hatte eine eigene Wohnung und er auch, aber wir waren halt zusammen. Wir waren zusammen. Dann wurde ich halt schwanger. Nicht unbedingt gewollt. Ich hatte eine Gebärmutterentzündung und musste die Spirale entfernt kriegen und dann ist es halt irgendwie passiert. Mhm. War dann aber okay. Und ich habe gesagt, gut, okay, und du hörst auf zu kiffen und so weiter. Und dann ist er furchtbar aggressiv geworden. Mhm. Und jetzt ist es 9 Jahre später und eben dieses Kind wird im Moment genauso aggressiv. Inzwischen bin ich wieder verheiratet, oder ich war damals nicht verheiratet. Ich bin halt verheiratet, habe anderthalbjährigen Sohn noch. Mhm. Dieses erste Kind, ist das ein Sohn auch? Ja, ist auch ein Sohn. Auch ein Sohn. Und der ist jetzt 9 Jahre alt? 10 Jahre alt? Ja. 10 Jahre. Und ist so aggressiv wie sein Vater eigentlich? Wird so. Also es ging mit der Einschulung los, mit 6. Also Kindergarten war noch nervig, aber in Ordnung. Und dann mit der Einschulung, Schulfrustration und so weiter. Wie macht sich denn, macht sich das denn deutlich, dass dieses Kind jetzt so aggressiv, nehmen wir mal an, auch zu dir ist. Wie aggressiv ist es das? Ist er denn? Ja, er geht auf mich los, wenn irgendwas ist und es sind Auseinandersetzungen, dann anzutreten. Und ich meine, der Vater hat mich im 8. Monat in den Bauch getreten und solche Geschichten, also richtig schlimm, er hat Haarbüschel ausgerissen und so weiter. Mhm. Also das war nicht witzig, das war einfach schon. Wenn dieses Kind, dieser 10-jährige Junge, immerhin ein 10-jähriger Junge, da auf dich losgeht, dich schlägt oder tritt, wie gehst du damit um? Schlägst du zurück? Nein, ganz ruhig. Ich doch, wir trennen uns. Er lebt ja jetzt nicht mehr bei mir. Seit 3 Monaten bei meiner Mutter. Weil die Lehrerin hier auch gesagt hat, die wissen auch nicht mehr, was sie mit ihm machen wollen. Der ist auf die Lehrer auch losgegangen. Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist es, ich wohne in einer Großstadt, vielleicht ist es klug, ihn einfach mal ein paar Jahre aufs Land zu schicken. Also du hast ihn abgegeben quasi an deine Mutter? Ja, genau. Er lebt ganz und gar dort jetzt. Ja. Ist dein Zuhause. Wie alt ist deine Mutter? Die Ende 60. Ende 60, ne? Ist auch nicht mehr die Jüngste dann. Und hast du denn den Eindruck, dass sie mit ihm zurechtkommt? Oder die verhält? Pädagogin und hat im Heim für schwererziehbare Jungs gearbeitet. Ach so. Also von daher denke ich, sie kommt da ganz gut mit klar. Ich meine, sie hat auch ihre Probleme. Ja, Moment, du denkst, aber ihr habt doch mit. Wie lange ist er jetzt, sagst du, wie lange ist er bei der Großmutter? 3 Monate. 3 Monate, aber da unterhält man sich doch, man telefoniert man oder besucht sich. Ja, natürlich. Was erzählt deine Mutter denn, wie er sich verhält? Die schulischen Leistungen sind erstaunlicherweise von 5 auf zwischen 2 und 3. Mhm. Und geht er auf deine Mutter auch los? Nein. Das nicht, das heißt, sie hat ihn im Griff, oder wie kann man das verstehen? Sie hat ihn anscheinend im Griff. Mhm. Also es kommt dazu, wir haben jetzt ein zweites Kind, das ist 1,5. Mhm. Und seit der Geburt des zweiten Kindes ist es natürlich, also es ist wesentlich schlimmer geworden. Mhm. Dein jetziger Mann, ist der auch so liberal mit dem Jungen umgegangen oder hat er ihm schon doch auch eine mal gescheuert? Nee, überhaupt nie. Überhaupt nie? Nein, Gewalt war bei uns überhaupt nie ein Thema. Mhm. Aber mich wundert das schon, explodiert man als Eltern nicht irgendwann, wenn der Kleine nur völlig ausrastet, rutscht einem dann nicht mal auf? Dann so, du gehst in dein Zimmer, ich gehe in mein Zimmer und dann reden wir darüber irgendwann. Es ist sicher sehr gut und sehr ehrenvoll. Ich denke mich nur gerade so in die Situation rein, wenn ich so ein Kind hätte. Ich würde natürlich auch endlos erstmal reden, aber vielleicht würde mir auch mal die Hutschnur platzen und ihm eine steuern, wenn es mir dann zu dumm würde. Nee. Ich will das nicht sagen, dass das richtig ist, aber ich frage dich nur, ob das nicht so auch schon mal passiert ist bei euch. Nein. Nein, das nie. Nein, ich habe das auch zu der Lehrerin gesagt. Also es ging, er ist jetzt im Februar zum Klassenwechsel, also praktisch zum Halbjahr, gewechselt aufs Land, weil die Lehrerin gesagt hat, sie weiß auch nicht mehr, was sie mit ihm machen soll. Er kriegt schon sämtliche Sonderbehandlungen und... Also ist das ja eigentlich... es gibt keinen Ausweg mehr, nennen wir die Sendung, aber das ist ja vielleicht doch der Ausweg, nämlich über die Großmutter zu gehen. Ja, nur, die geht auf die 70 zu. Also wie lange soll das gehen? Wenn ich mir vorstelle, irgendwie in 2, 3 Jahren kommt er wieder her und der Terror geht von vorne los. Ja, aber vielleicht hat sie ihn ja, wenn das so eine tolle Frau ist und den Händchen dafür hat, vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren doch so hinbekommen, dass er sich gefangen hat. Kann ja sein. Das wäre toll. Letztendlich kann man das ja nur hoffen, ne? Es ist ja ein Glück, dass du deine Mutter hast und dass sie ihn auch aufnimmt und dass sie sogar noch so ein Talent hat, mit einem schwer erziehbaren Kind umzugehen. Eigentlich ist es ja eine gute Fügung, ne? Was sich da jetzt entwickelt. Das wäre schon gut, nur der Moment, wo er wieder hier auftaucht, ist einfach ein bisschen Angst, Panik. So. Kann ich auch verstehen, aber lass uns vielleicht nur positiv sehen. Jetzt ist er erstmal da und es funktioniert. Und ich hoffe, dass deine Mama noch lange leben wird und vielleicht klappt es ja doch in 2, 3 Jahren, dass sie ihn hinkriegt. Ne? Naja, nur das Thema wird dann nicht beendet sein, weil hier ist er nicht so. Er ist ja zwischendurch in den Ferien an Wochenenden ab und zu hier. Und warst du denn mal bei einer Erziehungsberatung? Ja, ach, natürlich. Wir waren bei Erziehungsberatungen, bei Psychologen und der hat alles Mögliche gemacht. Und wir haben alles versucht und Das ist hier echt eskalierend. Also machen wir mal jetzt einen Strich drunter und sagen ganz einfach zusammen, dass wir die Hoffnung haben, dass die Zeit bei der Großmutter noch lange dauern wird und dass es eine gute Wirkung hat auf ihn. Hoffen wir. Ja, das hoffe ich sowieso. Hoffen aber es ist noch eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob das noch von Interesse ist, dass die Familie meines Mannes mich total unter Druck setzt. Deswegen, weil die haben halt eine große Familie und wie kann man nur ein Kind weggeben? Und dann ist halt das Riesentheater. Wie kannst du das nur tun? Wie kannst du dein Kind weggeben? Das heißt, dir geht es auch alles andere als gut im Moment. Ja, mir geht es ziemlich scheiße. Mhm. Ja. Es ist weder toll, sein eigenes Kind woanders hinzugeben, noch dann von der Verwandtschaft zusätzlich Druck zu kriegen. Jetzt habe ich gemerkt, Martina, jetzt habe ich gemerkt, dass da noch ein ganz großes Problemfeld ist, nämlich die Familie des Mannes, die dir Druck macht. Das können wir jetzt im Rahmen der jetzigen Sendung hier nicht mehr so ganz ausklamüsern alles. Möchte dir aber anbieten, dass du mit meiner Psychologin darüber jetzt gleich noch ausführlich sprechen kannst. Ja, ist gut. Ja, dann leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, ist in Ordnung. Alles Gute. Ciao. Ciao. Max ist dran. Ja. Max ist dran. Ja, ja. Ja, und Max ist 73 Jahre alt. Ja, genau, ja. Es gibt keinen Ausweg mehr. Genau. Ja, erstmal von vorne weg erstmal. Du bist echt top. Deine Sendung ist super gut. Dankeschön. Und ich bin echt ein Fan von dir. Ich bedanke mich herzlich. Ja, so jetzt mein Thema. Ja. Also meine Enkel, die regen mich auf, das gibt's gar nicht. Aha. Inwiefern? Ja. Warum? Hä? Warum regen die dich auf? Also folgendes, also ich wohne mit meinem Sohn, meine Schwiegertochter in einem Haus. Mhm. Und ich wohne unten und die wohnen oben. Mhm. Ja, und die hocken halt jeden Tag unten und weil die regen mich nur auf. Den ganzen Tag regen sie mich auf. Das gibt's nicht. Aber sag mal, inwiefern oder wie die dich aufregen magst? Was machen die denn, dass du dich ärgerst? Ja, was machen sie? Die kommen halt nur jeden Tag runter und essen mit der Schwiegertochter. Die kommt runter, macht Essen. Mein Sohn geht arbeiten, kommt nach Hause, will sie in Ruhe haben, ne? Mhm. Aber du wohnst doch, das habe ich gerade richtig verstanden, du wohnst doch oben, ne, in dem Haus. Ja, im Haus, ich wohne aber unten. Achso, unten. Wohne eine Etage höher. Ja, ja, dann, sind die denn auch unfreundlich mit dir, beschimpfen ja, die dich? Ja, oder? Ja, die reden mich nur auf und ärgern mich, ich will mir die Sportschau gucken und... Mhm. Kann ich mir das denn so vorstellen, dass du da unten jetzt in dem Haus, ich hatte es gerade falsch verstanden, ja. So eine eigene separate Wohnung hast für dich? Ja, ja, das meine war... Wohnung ist das, ja, ja. Parterre. Und warum kommen die dann immer wieder zu dir runter, obwohl du das gar nicht so willst? Ja, ich weiß es nicht. Die regen mich nur auf und ich bin jeden Tag, ja, das ist so, die regen mich, jeden Tag bin ich am Schreien und Machen. Ich sage, ich will ins Altersheim, ich gehe auch bald weg. Mhm. Ich mache mich bald, ich habe so die Schnauze voll, dann schlafen sie hier und... Was, sie schlagen dich? Nein, nee, die schlafen hier unten alles. Ach, die schlafen da ja, unten? Ja, ja, Hasen also, haben sie hier unten alles. Aber ich kann es gar nicht verstehen, die haben oben doch auch ihre normale Wohnung. Ja, ja, ne? Bei meinem Sohn oben und meine Schwiegertochter. Und warum, also ich frag's nochmal, warum kommen die dann immer wieder zu dir dann in deine Wohnung? Tja, warum? Ich kann mir das nicht erklären. Mhm. Mein Sohn kümmert sich auch nicht darum. Mhm. Ja, der will nur in Ruhe haben und dann kommt halt drüber zu mir. Und wie alt sind denn die Enkel? Ja, also, das Mädchen ist 9 und der Junge ist 12. Mhm. Und die gehen dir auch auf die Nerven? Das gibt's nicht. Hä? Die gehen dir auch auf die Nerven? Ja, aber wie? Aber wie, ja. Weil ich sage, jeden Tag bin ich am Schreien und ich sage, ich kann nicht mehr. Ich will ab ins Altersheim. Was ja ungewöhnlich ist für für ältere Menschen ungewöhnlich. Die meisten sagen ja, ich will nicht. Ich will gar nicht in ein Altersheim. Ja, aber für mich ist es dann wohl das Beste, weil ich habe auch ein schwaches Herz. Ich kann auch nicht mehr so, ne? Also so richtig kann ich jetzt noch immer nicht verstehen, warum die dich so aufregen. Aber sie regen dich offensichtlich sehr auf und du fühlst dich bei denen gar nicht richtig wohl. Ich fühle mich ja nicht mehr richtig. Ist das wohl denn, Max, eine Entwicklung in den letzten Jahren? Oder war das immer schon? Das fing damit an, wo meine Frau gestorben war. Mhm. Das war jetzt vor 4 Jahren. Mhm. Da fing das an. Also so richtig, ne? Mhm. Jeden Tag bin ich unten und alles, ne? Wollen die denn irgendwie auch Geld von dir, oder? Ja, ja, Geld auch. Mhm. Geld wollen sie auch. Mhm. Ja. Mhm. Was regt dich denn am meisten auf? Wo geht der Hut am meisten hoch? Ja, dass ich keine Ruhe bei mir unten habe. Mhm. Ich will mal meine Sportshow gucken, ich will mal abends eine Ruhe haben. Mhm. Und du hast es am Tage schon essen und kochen, ne? Mhm. Weil ich kann das nicht mehr. Ich sah immer Kate Nuff und ich sah alles. Mhm. Aber die Schwiegertochter, die kocht doch oben. Nein, nein, die kocht unten. Bei dir? Unten bei mir, ja, ja. Mhm. Warum kocht ihr nicht? Die hat doch eine eigene Küche oben. Ja, ja, hat sie. Aber ich weiß nicht, die bringen alles rüber bei mir. Oh, die haben Hund oben, ne? Mhm. Und da bringe ich das schleppende Hasen mit an. Mhm. Zwei Stück. So, nun sagst du, ich will ins Altersheim. Ja. Du bist ja ein erwachsener Mann und kannst über dich selbst bestimmen. Dann würde ich ja wirklich auch vorschlagen oder dir raten, das selbst in die Hand zu nehmen und dir einen schönen alten Heimplatz zu suchen. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Aber wenn du da wirklich raus willst, dann kümmere dich doch. In deiner Umgebung gibt es sicher mehrere Altenheime. Und gibt's. So, und dann gehst du, hast du Führerschein, hast ein Auto? Nee, hab ich nicht mehr. Na gut, hab ich mal gehabt jetzt. Gut, dann kannst du mit dem Bus rumfahren, guckst dir die alten Heime an und lässt dich beraten. Ich weiß ja nicht, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Ja, ich krieg mir eine Rente und drei Renten krieg ich. Ja. Von meiner Frau und von mir halt. Ja, also da ist ein bisschen Geld ist schon da. Ja. Das heißt, du kannst dir auch ein schönes Zimmer dann finanzieren. Und dann nimm es doch selbst in die Hand. Du bist doch noch ein rüstiger Mann, höre ich das so raus. Ja, aber ich weiß, mein Sohn will, ich weiß es nicht. Ja, aber du bist doch nicht der Sklave von deinem Sohn. Wenn du dich da, Max, wenn du dich da unwohl fühlst, warum auch immer, da hängt wahrscheinlich eine Riesenfamiliengeschichte dran. Du fühlst dich unwohl, du willst deine Ruhe haben und du willst in dein Altenheim. Ja, dann passiert das auch, dann musst du das auch machen. Ja, aber Moment mal jetzt. Also, mein Sohn, der trinkt nur Wochenende immer, ne? Mhm. Alkohol, der schlägt mich auch mal, der hat mich schon geschlagen auch. Mhm. Ich trinke ab und zu mal mit Bier, ne, auch mal, so für mich. Mhm. Hast du vielleicht auch Angst vor deinem Sohn und deiner Schwiegertochter, wenn du sagst, ich nehme es jetzt selbst in die Hand, ich gehe in ein Altenheim? Ja. Ein bisschen ja, ne, oder? Ein bisschen, ja. Mhm. Weil der hat mich auch schon oft geschlagen, im Sommer immer draußen, die Leute haben es auch gesehen. Sag mal, Max, wie ist es denn so, kennst du vielleicht einen netten Pfarrer? Bei euch in der, mit dem du dich mal aussprechen könntest und der dir vielleicht so ein bisschen hilft, das zu organisieren auch. Ja, einen Pfarrer kenne ich schon hier. Mhm. Aber ich stehe schon seit vielen Jahren bin ich nicht mehr in die Kirche gegangen. Mhm. Weil ich bin damals schon aufgetreten. Mhm. Vor Kirche. Achso, du bist aus der Kirche ausgetreten. Ja, ich war auch. Pass auf, ich mache mal folgenden Vorschlag. Ja. Du wirst jetzt gleich mit meiner Psychologin, mit der Annette, ein bisschen reden. Und ihr beide solltet vielleicht mal gemeinsam rauskriegen und überlegen, mit wem du dich besprechen kannst, der dir so ein bisschen zur Hand geht. Da ist ja einiges zu organisieren, wenn du da rauskommst. Ja. Denn vielleicht in dem Alter schafft man das ja auch nicht mehr so alleine. Und da müsste jemand sein, der vielleicht vom Amt irgendjemand. Die Annette wird sicher eine Idee haben. Ja, war das die, was eben vorhin dran hatte, die nette Frau? Nee, das glaube ich eine andere jetzt gleich. Nee, nicht glaube es, sondern ich bin nicht ganz durcheinander. Es ist auch nicht Annette heute, sondern die Petra, unsere Psychologin. Ach so, ja. Du legst mal auf und die Petra ruft dich gleich zurück. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Max, und ich wünsche dir wirklich alles Gute. Und, ja, danke schön, Max, du hast noch ein paar schöne Jahre vor dir. Ja, ich will schon. Ja, du bist erst 73 Jahre alt. Und mach dir diese Jahre schön. Und lass sie dir nicht zur Hölle machen. Und wenn du da raus willst, geh da raus. Wenn du das Geld hast, geh in ein schönes Zimmer im Altenheim. Ja. Ne? Ich will schlafen. Ja. Leg mal auf und vielleicht können wir dir sogar gleich noch ein bisschen helfen dabei. Ja, das wäre nett. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Max. Tschüss. Mach weiter so. Jo, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1:29:30 gleich und das heißt eine kleine Pause. Thank you. 1:30 und 36 Sekunden. Hier ist der Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, es gibt keinen Ausweg mehr. Wenn ihr in einer Situation im Moment seid und ihr habt das Gefühl in dieser Situation, es gibt keinen Ausweg mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, egal was ich mach's falsch oder es gibt letztendlich gar keine Rettung mehr, gar keine Möglichkeit, hier irgendwie rauszukommen. Oder vielleicht wart ihr mal in einer solchen Situation, habt es dann doch irgendwie geschafft, kann ja sein. Passiert immer wieder, dann ruft mich an, wenn ihr Lust habt, darüber zu reden, mit mir zu reden, hier unter 0800 5678 111 und ihr könnt auch faxen, kostenfrei unter 0800 5678 110. Die Telefonnummer übrigens ist auch kostenfrei. Inge, 29 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Auch eine ausweglose Situation im Moment für dich? Für mich ja. Also viele andere werden jetzt darüber lachen, aber ich habe damit tierische Probleme. Erzähl mal, was ist das? Jawohl, ich habe gestern eine Kontaktanzeige aufgegeben im Fernsehen, wo man halt angerufen wird und ich meine, es war das erste Mal, weil ich halt einen Freund gesucht habe, wollte nicht mehr alleine sein und es rief halt heute dann gleich einer an. Ich telefonierte wirklich nur 5 Minuten mit ihm. Ich weiß gerade seinen Namen und wo er herkam und er will gleich morgen hierher kommen zu mir nach Hause. Ich habe halt auch dann alles gleich gegeben, die Straße, die Hausnummer, wo ich wohne und jetzt ist halt die Angst da, ne? Ja, das ist natürlich ausgesprochen dumm, die Adresse gleich durchzugeben. Ja. Warum triffst du dich mit ihm zu Hause? Warum triffst du dich nicht in einem Lokal mit ihm? Ja, erstens mal, ich bin halt in einem kleinen Dorf, wo wirklich nichts ist, ich habe keinen Führerschein. Hast du keinen Führerschein? Nein. Aber dieses Dorf ist sicher in der Nähe einer Ortschaft. Ja, so ein bisschen weiter weg dann. Aber da gibt es Busverbindungen hin. Woher kommt dieser Mann denn? Wie weit? Wo? 30 Kilometer von mir. 30 Kilometer. Du wohnst alleine? Ja. Du hast deine Telefonnummer auch, klar. Nee, die habe ich nicht. Die hast du nicht? Meine. Weil er hat mich halt angerufen über diese Line. Und das ist ja unheimlich teuer. Und ich habe gleich gesagt, ich schreibe dir meine Telefonnummer auf, weil es halt unheimlich teuer ist. Ne? Ach, Inge, da hast du aber noch nicht alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Du hast keine Telefonnummer von ihm, du gibst gleich deine Adresse durch. Ja, ich weiß. Und, ich wollte nämlich jetzt gerade vorschlagen, dann ruf ihn an und sag, du hättest es dir überlegt, du möchtest dich mit ihm in einem Café treffen, aber das geht ja jetzt gar nicht mehr. Jetzt geht gar nichts mehr, deswegen, jetzt stehe ich da. Meine Angst habe ich schon, klar. Ja, berechtigt auch. Das muss man auch nicht, das macht man auch nicht. Das ist für eine Frau viel zu gefährlich. Da gleich die Adresse anzugeben, durchzugeben. Warum überhaupt gleich so schnell mit Adresse? Meistens versucht man doch erstmal sich zu beschnuppern telefonisch. Ja, sicherlich, aber es ging doch alles unheimlich schnell, wie er mit mir telefonierte. Ich meine, wir haben nicht lang telefoniert. Es kam eigentlich mehr von ihm und innerlich, okay, ist man eigentlich froh, wenn einer sagt, ach Gott, klar. Ich möchte dich gern kennenlernen, wie wär's denn? Und er hat dich überrumpelt und nun ist es passiert. Ja. So, du hast Scheiße gebaut, das weißt du selbst, muss ich dir nicht ständig jetzt sagen. Nein, um jetzt, Gottes Willen. Genau, und jetzt ist die Frage, wie retten wir die Situation, was machen wir? Also ich finde es schon gefährlich, wenn du da alleine morgen sitzt, morgen ist es, ne, wie viel Uhr? Ja, wie viel Uhr? Morgen früh. Morgen früh schon, um 10 Uhr. Könntest du eine Freundin arrangieren, die da sein wird? Weiß ich jetzt nicht, wer Zeit hätte oder viele sind halt arbeiten, sind nicht da, wie ich kenne. Eine komische Zeit, sich morgens um 10 zu treffen. Ja, er ist da, er hat Zeit und das ging alles so schnell. Ja. Gibt es denn in eurem Ort ein Gasthaus oder ein Café? Ja, die ist halt aber geschlossen um die Zeit, die machen erst abends auf. Ein ganz kleines Dorf, vielleicht 200-300 Einwohner, aber mehr ist ja gar nichts. Ach, Inge. Ja, Mensch. Ich weiß. Da hast du uns aber was eingebrockt jetzt. Ja, es ist halt so, weißt du, wenn du ständig alleine bist und du willst dann jemand, dann im Moment, ach toll, prima. Ja klar, sicher. Das ist verständlich, aber dennoch falsch. Ne? Ja, klar. Also nochmal die Frage, könntest du eventuell eine Freundin morgen früh arrangieren, dass sie dann bei dir mit in der Wohnung ist? Könnte ich, wenn ich, ja, müsste ich probieren. Also das ist für mich die einzige Idee, die ich habe im Moment, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, ist alles nicht so einfach. Ne? Und es gibt wirklich in eurem Ort keinen öffentlichen Raum, in den ihr morgen früh gehen könntet? Nein. Nee, also hier nicht. Oh Gott. Ist abgeschlossen alles hier und so. Inge. Ja, ich weiß. Also wenn du jetzt keine Freundin findest, ne? Mhm. Also würde ich raten, auf keinen Fall mit dem alleine in der Wohnung bleiben. Mhm. Dann geh mit dem durchs Dorf spazieren. Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen blöd in so einem kleinen Dorf, aber ja, bleib irgendwo draußen. Dann, wo Leute halt sind. Ja, dann bist du zumindest noch sicherer. Ich weiß nicht, wie das Wetter morgen wird. Die Wettervorhersage ist, glaube ich, auch nicht so dolle, aber egal. Geh nicht alleine in deine Wohnung mit diesem wildfremden Menschen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann. Oder? Mhm. Also entweder Freundin wäre die optimalste Situation oder geh mit ihm spazieren. Mhm. Okay. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Ja, ich kann es nur hoffen. Und sowas nie wieder machen, du. Ja, aber wenn du doch jemanden suchst, dann ist das doch... Ja, aber... Mal machen. Dennoch muss die Vernunft auch noch da sein. Ne? Ah ja, klar. Es ging halt alles unheimlich schnell. So, Inge, keine Dummheiten morgen machen. Alles klar. Ja, die beiden Möglichkeiten jetzt nochmal überlegen und dann so handeln. Okay, wird gemacht. Viel Glück. Ja, tschüss. Tschüss. Ach, die Mädchen. Da ruft ein Mann an und schon sind sie dabei. Günther, 44. Ja, hallo Domian. Hallo Günther. Ja. Oh, das knackt aber sehr bei dir. Hast du ein Funktelefon? Ja. Mhm. Und du stehst auf der Autobahn? Ja, stehe hier am Parkplatz. Mhm, das klingt doch so. Es gibt keinen Ausweg mehr, heißt unsere Sendung. Das ist richtig. Meine Frau hat mich vor 3 Monaten verlassen. Ja. Aus einem Grund, den ich bis heute noch nicht weiß. Vor 3 Monaten? Richtig. Wie hat sie dich denn verlassen? Sie war auf einmal weg. Wie auf einmal? Von heute auf morgen? Von heute auf morgen. Es war bis zu dem 9. Januar alles in Ordnung. Schien es mir auf jeden Fall. Wie lange wart ihr verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre? Und 13 Jahre zusammen. Sie hatte mir damals den Heiratsantrag gemacht. Was ist denn dann an dem 9. Januar passiert? Gar nichts. Wir waren draußen, waren laufen gewesen, sind sonntagsabends nach Hause. Und ja, im Bett gegangen, morgens früh ist sie was besorgen gegangen, hat sie angerufen und gefragt, ob ich schon Frühstück fertig hatte. Ist sie nach Hause gekommen, wir haben noch gefrühstückt, ich bin dann zur Arbeit und sie hat mir sogar noch einen Kuss gegeben, das ist ja das Schärfste. Und um 1 Uhr rief ich dann nochmal an, wann sie nun kommt, mich abholen und da sagt sie, ja, sie wartet mal auf die Kinder. Ach, ihr habt auch Kinder? Ja, wir haben 3 Kinder. Wo sind die Kinder jetzt, Zwischenfrage? 2 sind bei mir, ein 10-jähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen. Mhm. Und das 8-jährige Mädchen lebt bei ihr. Also du weißt, wo sie ist? Ich weiß, wo sie ist, ja. Nochmal zu dem 9. Januar. Also ihr habt dann im 1 nochmal telefoniert miteinander und dann? Nein, das war am 10. Januar. Am 10. Januar. Ja, und da hatte sie noch gesagt, ich komme gleich dich holen, ich warte nur noch auf die Kinder. Mhm. Und dann tat ich gar nichts mehr. Und um 3 Uhr rief mich eine Frau vom Jugendamt an und sagte ganz aufgeregt, dass meine Frau weg ist und die Kinder sind weg. Allein zu Hause. Das konnte ich gar nicht begreifen. Wie? Moment. Die Frau vom Jugendamt hat angerufen, dass deine Frau weg ist und die Kinder allein zu Hause sind? Ja, sie hat wohl da angerufen. Ach so. Weil wir haben da Kontakt zu einer Frau vom Jugendamt, weil wir mit unserer großen Tochter etwas Probleme hatten. Also wirklich... In einer Nacht- und Nebelaktion, obwohl am Tag, ne, ist sie abgehauen. Ja. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt hat sie eine eigene Wohnung genommen. In deiner Gegend? In meiner Gegend, ja. Hast du sie denn, du hast sie seitdem nicht mehr gesprochen? Doch, gesprochen schon. Per Telefon oder vis-à-vis? Nein, auch persönlich, aber sie geht mir immer aus dem Weg, weil wir notgedrungen im Verein zusammen sind. In was für einem? Und die Kinder sind da drin. Was ist das für ein Verein? Ein Kanuverein. Mhm. Und da trefft ihr euch dann auch noch zufällig? Da treffen wir uns auch noch. Oder regelmäßig sogar? Ja, regelmäßig weniger. Mhm. Ja, nur aber weil, ich kann es gar nicht verstehen, wenn man so lange zusammen war und dann geht die Frau einfach weg und die Frau erklärt dir überhaupt gar nichts, warum sie weggeht? Nein, sie sagt einfach, sie liebt mich nicht mehr. Das ist ihre Begründung. Und das fällt ihr so von heute auf morgen ein? Von heute auf morgen, richtig. So eiskalt, also heute noch so lieb und nett und danach, als ob ich gar nicht mehr existiere. Wenn du jetzt zurückschaust, sind dir denn so beispielsweise im letzten Jahr oder in den letzten Jahren schon auch so Dinge, vielleicht jetzt im Nachhinein fallen dir Dinge auf, die darauf hindeuten, dass da was mit ihr nicht stimmt? Nein, ich bin da jeden Abend und jede Nacht am Überlegen, was ich verkehrt gemacht haben könnte. Und die hat sich immer korrekt bis zu dem Januar unterhalten? mit Verhalten dir gegenüber. Ja gut, wir hatten zwischendurch mal Krach gehabt. Mhm. Aber meistens geht es wegen die Kinder. Mhm. Sie ist zu streng, ich bin zu weich. Gibt's denn anderen, hast du die Vermutung, dass da vielleicht ein anderer Mann im Spiel ist? Auch, ja. Wir hatten einen Freund, einen italienischen, und der hat sie sehr viel beeinflusst. Aber ob das jetzt damit zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Aber sie ist nicht mit diesem Nein. zusammen. Sie lebt Nein. alleine. Sie lebt alleine mit der Tochter. Mit der Tochter, mhm. Und steht Scheidung an? Ja, sie hat von Scheidung gesprochen, das ist richtig. Und wenn ich sie frage, ob sie zurückkommt, erst hat sie mal Hoffnung gemacht, ja, sie weiß nicht, und dann auf einmal sagt sie, nein, ich will mit dir gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Einfach so, sie sagt auch keine Begründung. Mhm. Also ich meine, die Begründung, wenn sie sagt, sie liebt dich nicht mehr, ist es natürlich eine große Begründung. Man kann ihr nur ankreiden, dass sie dich da nicht früher schon etwas darauf hingewiesen hat und früher mit dir geredet hat. Und man verlässt einen Partner, mit dem man so lange zusammen war, nicht so von heute auf morgen so schlagartig. Das ist ein schlechter Charakterzug von ihr. Aber letztendlich, Günther, wenn sie so klar zu dir sagt, ich liebe dich nicht mehr und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, was sie ja offensichtlich wirklich nicht mehr will, wird dir in all deinem Schmerz und all deiner Trauer gar nichts anderes übrig bleiben, als das zu schlucken und zu akzeptieren. Und wenn du noch... Kindern? Bitte? Und die Kinder kümmern sich auch nicht drum. Ja, da muss natürlich jetzt irgendeine Regel gefunden werden. Aber du wirst diese Frau, so wie du das jetzt geschildert hast, nicht mehr zurückbekommen und ihr werdet nie wieder die Beziehung haben, die ihr vielleicht mal hattet. Das ist natürlich schwer, das zu akzeptieren und das hinzunehmen, ne? Ja, ich weiß nicht, warum überhaupt. Ich habe sie nie berührt, ich habe sie nie geschlagen. Oder was? Ja gut, aber die Liebe ist weg, Günther. Warum auch immer? Ja, aber wir haben Kinder. Wir haben 3 Kinder. Ja, aber auch dann, wenn keine Liebe mehr da ist, ist es schon in Ordnung, wenn man sich trennt. Ja, aber warum hat sie mir bis zum letzten Tag alles so vorgespielt? Das sehe ich auch so. Das ist ihr auch dick anzukreiden. Und das ist für mich unbegreiflich. Mhm. Und das würde ich... Als ob alles in Ordnung ist und dann auf einmal ist sie verschwunden. Ja, das ist ganz übel. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist eine ganz, ganz üble Geschichte, ist das. Und jetzt meldet sie sich ab und zu, wenn sie mal was braucht, dafür bin ich dann gut. Mhm. Wenn ich dann Fragen stellen will mit uns, blockt sie ab und ist total eiskalt. Das Einzige, glaube ich, was du noch machen kannst, Günther, ist, dass du dich darum kümmerst, dass es den Kindern gut geht und dass die Kinder gut versorgt werden. Und lass über kurz oder lang diese Frau schießt wirklich auch innerlich für dich in den Wind. Was die mit dir, ja, was die Frau mit dir gemacht hat, mach dir doch mal diese Verletzung klar. Die hat dich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und hat dir vorher vielleicht Monate, wer weiß, vielleicht jahrelang was vorgespielt, dich gelogen und die hat dich voll gelogen von oben bis unten. Mein Sohn hat jetzt Kommunion und die fragt noch nicht mehr, ob sie ihr was helfen. Interessiert das alles gar nicht. Das ist eine schlimme Sache, Günther. Aber du krempelst diese Frau nicht mehr um. Das ist gegessen, das ist Schnee von gestern. Mein Gott, wir haben Höhen und Tiefen erlebt, wir haben alles überstanden. Dann sowas, ich verstehe es nicht. Ich frage mich, wofür alles noch sein soll. Ich bin gerade ganz hellhörig geworden, als du gesagt hast, sie sorgt sich auch nicht richtig um die Kinder. Nein. Ja. Du musst mehr sagen, wir haben die Kinder mehr schon. Unsere Mama liebt uns nicht mehr. So, und deshalb möchte ich, dass du auch gleich mit meiner Psychologin, mit der Petra, noch mal ein paar Worte redest, was so diese Sorgerechtsgeschichten angeht. Da kann sie dir viel bessere Auskunft geben als ich. Denn das Wichtige ist jetzt, dass die Kinder gut versorgt sind. Und dann musst du sehen, Günther, dass du das für dich einfach verarbeitet kriegst, dass diese Frau nicht mehr deine Frau ist. Mein Gott, ich liebe diese Frau unendlich. Ja, diese Frau hat dir wirklich voll ans Bein gepinkelt, Mensch, und die liebst du noch? Nein, das ist viel schlimmer, was die gemacht hat. Ich weiß es schon, Alter. Nur ohne sie kann man nicht mehr leben. Doch, du kannst auch ohne diese Frau leben. Du bist ein Mann von gerade mal erst 44 Jahren. Du hast Kinder, lass dich mal jetzt nicht so hängen, Mensch. Pass auf, leg mal bitte schnell auf und das heißt die Petra, ruft dich gleich nochmal an. Okay. Okay? Ich danke dir. Tschüss, Günther. Guido, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Guido. Ja, ich hoffe, du kannst mir einen Tipp geben. Am 16.12. bis dahin war ich echt zufrieden und alles wunderbar. 99. Ja, genau. Und beruflich alles klar, selbstständig. Am 16.12. wurde in mein Geschäft eingebrochen. Was hast du für ein Geschäft? Ein Kioskbetriebunternehmen. Ein was? Ein Kioskbetriebunternehmen. Kiosk. Und die haben irgendwie alles mitgenommen. Alles, was mitzunehmen war, alles, was wertvoll war. Und dann stellt sich irgendwie heraus, dass die Versicherung, die Sachversicherung, gerade bei Tabakwaren, doch etwas spärlich war. So, sie waren unterversichert, gnadenlos. Da bei dem hatten wir ungefähr einen Verlust von 15.000 Mark. Irgendwie auch komische Begründung. Also die Klamotten, die in der Geldkassette waren, das wäre nicht okay. Wir hätten das in einen Panzerschrank einschließen sollen, hat die Versicherung gesagt. Da können sie den Schaden nicht tragen. Telefonkarten für 50 Mark etc. und alles mögliche an Fahrkarten. Und naja, wie auch immer, es war bitter, da musste man irgendwie durch. Dann haben wir eine neue einbruchshemmende Tür bestellt. Die hatte irgendwie 6 Wochen Lieferzeit. In der Zeit habe ich nach Feierabend, ich habe Arbeit immer von 12 bis 21 Uhr. Und dann bin ich mal hier geblieben zur Nacht, weil die Tür irgendwie nicht den sichersten Eindruck machte. Und habe dann quasi 2 Monate lang immer von 17 Stunden hier verbracht. Bin dann, wenn die Frühschicht kam, mich irgendwie nach Hause gefahren, habe da irgendwie noch versucht, mich hinzulegen und bin später wieder aufgestanden, hingekommen. Dann kam endlich die neue Tür. 3-4 Tage war Ruhe. Dann sind sie wiedergekommen. Nachdem die Tür hier war, dachte ich mir so, das war es endlich. Gott sei Dank wieder nach Hause, Freiheit, wieder mal was unternehmen. Und dann war ich, wie gesagt, nicht mehr hier nachts, dann kamen sie sofort wieder und genau dasselbe Spielchen, wieder alles weg. Das heißt, wie viele Einbrüche gab es dann insgesamt? Es waren zwei. Zwei. Zwei. Am 16.12. So, wie viel Geld ist dir, wie viel Verlust hast du machen müssen durch diese Einbrüche? Ja, insgesamt ungefähr 30.000 Mark. 30.000 Mark. Und die Versicherung, das ist wohl das Problem? Also das ist der Verlust unterm Strich, was man wiederbekommen hat, aber 30.000 Mark sind quasi weg. 30.000 Mark. So, was ist jetzt mit der Versicherung? Du warst unterversichert, oder was? Ja, das ist eigentlich eine, wie sie von sich selbst behauptet, sehr gute Versicherung. Nur, man hat also die entscheidenden Sachen, also Tabakwaren zum Beispiel, das nehmen sie ja überwiegend alles mit, die waren mit 5.000 D-Mark versichert. Moment, komm, lass uns mal ganz klar sagen. Also da ist für 30.000 Mark Schaden entstanden, bei den beiden Malen. Wie viel hast du von der Versicherung zurückgekriegt? Also der Schaden war höher als 30.000 Mark. 30.000 Mark haben wir selbst jetzt als unterm Strich als Verlust. Der Schaden insgesamt war noch größer. Wie hoch war denn der Gesamtschaden? Der belief sich ungefähr auf 50.000 Mark. Und wie viel habt ihr zurückbekommen? Ungefähr 20.000. Ungefähr 20.000 Mark. Das heißt, ihr sitzt jetzt auf 30.000 Mark Schulden. Ja, ich sitze auf 30.000 Mark. Du sitzt auf 30.000 Mark Schulden. Und das, ich meine, das alles... Ja, weil das nicht richtig versichert war und die Versicherung erkennt das nicht an und du sagst selbst, es war unterversichert. Ja, aber wieso, das ist alles gar nicht so schlimm. Das Problem ist, dass ich jetzt seit dem 16.12., abgesehen von diesen paar Tagen Pause, nach dem ersten Mal, wo wir dachten, das wäre es jetzt, seit fast 4 Monaten, hänge ich jetzt hier drin, immer nach, ich hänge, also quasi 17 Stunden bin ich hier und ich kann nichts mehr machen. Und wenn um 21 Uhr normalerweise Feierabend wäre, kann ich nicht irgendwie raus zu Freunden oder kann ich irgendwo hingehen, was trinken gehen, kann nichts machen, ich bin hier und rechne damit, dass sie jederzeit kommen. Ich habe mich jetzt auch, wie gesagt, jetzt machen zwar und versuchen ja alles. Moment, du rechnest damit, dass die nochmal kommen, die Einbrecher? Ja, natürlich. Wir haben den Laden seit 23 Jahren, da ist nie was gewesen. Habt ihr denn jetzt die Versicherung nach den Schadensfällen aufgestockt? Das heißt, wenn es jetzt nochmal passiert, dass ihr einen richtigen Schutz habt? Ja, wir haben die Versicherung natürlich gekündigt, sowie noch 11 weitere Versicherungen, die wir bei dieser Versicherung hatten. Alles andere auch, was es da noch gab. Und aber die ersten zwei Versicherungen, die andere Versicherung haben jetzt gesagt, oh nee, das machen wir nicht, das ist riskant und wollen wir nicht. Und im Prinzip am 18.04. läuft diese alte Versicherung aus und dann müssen wir gucken, dass wir was Neues bekommen. Also ihr seid im Klartext im Moment nach wie vor nicht optimal versichert. Ja, so sieht's aus. Ich sag immer, du sagst auch immer wir. Wer ist denn wir eigentlich? Mit wir meine ich meine Mutter und mich. Also meine Mutter überlässt mir das jetzt. Ach so. Und das Schlimme ist. Aber weißt du, was ich nicht verstehe, ist, wenn da zweimal was passiert ist, dann ist doch das allererste, was man macht, eine neue, umfassende Versicherung abzuschließen. Sofort. Warum habt ihr das nicht gemacht? Ja, weil die alte Versicherung erstmal gekündigt werden musste und bis dahin und dahin muss man halt dann noch bleiben und normalerweise fiel der zweite Einbruch auch noch in den Zeitrahmen der alten Versicherung. Und aber Domian, das ist alles nicht das Problem. Und für mich persönlich ist das Problem, dass ich jetzt völlig mit den Nerven blank liege. Also ich bin echt nur noch ein reines Nervenbündel und muss mir vorstellen, ich liege ja nachts und versuche auch ein bisschen Ruhe zu bewahren, weil macht man nach 9. Schläfst du denn auch noch in dem Kiosk? Ja, was soll ich machen, klar. Du schläfst in dem Kiosk? Ja, die dürfen nicht nochmal kommen. Wenn sie nochmal kommen, ist die ganze Existenz. Hast du nicht tierische Angst auch? Du alleine in dem Kiosk? Puh, ist das Angst? Also ich vertraue darauf, dass ich das höre, wenn die kommen. Und dann? Ich bin ziemlich motiviert, weil die Polizei ja rein gar nichts gemacht hat. Die hat irgendwie... Das passiert gar nichts und... Ja, was machst du denn? Was machst du denn als einzelner Mann, wenn da jetzt zwei schwer bewaffnete Burschen reinkommen? Also, ich hoffe ja mal, dass ich das höre, wenn die kommen. Vorher. Wir müssen ja ein bisschen Krach machen. Es gibt ein paar Optionen. Ich kann telefonieren, dass jemand kommt. Beziehungsweise ich kann natürlich von hier aus die Polizei rufen. Hast du denn zumindest irgendeine kleine Waffe oder irgendeine Gaspistole oder irgendwas mit... Ja, das ist das Problem. Also ich habe mich jetzt hier ausgerüstet und ich bin aber dementsprechend jetzt nach der allerlangen Zeit und in den Bärungen, die ich hier haben musste, die Nerven liegen völlig blank. Ich habe echt so die Befürchtung, dass wenn hier jetzt noch irgendwas, wenn hier irgendjemand reinkommt, also das könnte echt eine ganz üble Aktion werden. Moment, warum? Bist du bewaffnet? Hast du Waffen dort? Ja, nichts Illegales, natürlich eine Gaspistole. Ich habe mir so einen Knüppel besorgt und... Also du hast Angst, dass du durchdrehst und vielleicht mehr Schaden anrichtest als... Ja, was heißt durchdrehen? Es ist alles. Die ganze Existenz beruht. Okay, pass auf, jetzt lass mich nochmal fragen. Wann steht denn in Aussicht, oder frühestens in Aussicht, dass eine ordentliche Versicherung abgeschlossen wird? Dann brauchst du ja da auch nicht mehr schlafen. Da sollen sie normal kommen, dann kriegst du es ja ersetzt. Ja, in einer Woche, genau in einer Woche, am 18.04. läuft die alte aus. Mhm. Und wie gesagt, wir haben jetzt bei zweimal vorgefühlt. Sie haben erst gesagt, ja, okay, haben mir auch gezeigt, was sie hier verändert haben. Alarmanlage, Verriegelung und alles mögliche, neue Sicherheitsstufe 3. Mhm. Trotzdem sagen die irgendwie, oh nee, das ist uns zu riskant. Und gut, ihr habt bei zweien vorgefühlt, aber es gibt ja 100 Versicherungen. Warum habt ihr das nicht ein bisschen mehr vorangetrieben? Ja, weil wir uns auf jemanden verlassen hatten, der uns sagte, er macht das, er guckt, er kann uns Angebote machen, besser als das andere und natürlich viel mehr. Mhm. Hört sich alles ganz gut an, hat uns zugesagt, uns klappte auch, machten wir, alles klar. Alles zugeben und dann kam er plötzlich, oder dann tat es ja lange nichts, haben wir eine Woche danach mal angerufen, was ist denn los? Glaube ich, dass das irgendwie so eine Verkettung vielleicht von unangenehmen Dingen ist, aber ich würde an deiner Stelle jetzt, ich merke auch, dass du ziemlich mit den Nerven runter bist, alles daran setzen, so schnell wie möglich eine Versicherung, eine gute, ordentliche Versicherung zu kriegen, das ist die einzige Rettung ja offensichtlich für dich. Wieder ein bisschen zu atmen. Ja, klar. Und mich nicht auf irgendeinen Versicherungshansel da verlassen, der dir da was versprochen hat und es kommt nichts mehr rum. Schlag das Telefonbuch oder das Branchenverzeichnis auf, da gibt es hunderte von Versicherungen. Ruf an und versuche was zu arrangieren. Die Polizei wird dich ja nicht schützen können, können sie ja auch nicht. Für einen privaten Wachdienst wirst du keine Kohle haben. Also was bleibt dir anderes übrig? Oder du gehst das Risiko nochmal ein, das ist ja ich vermute mal eure Existenz, dieser Kiosk, ne? Ja, sollte eigentlich so sein. Wie gesagt, das darf auf keinen Fall jetzt nochmal passieren. Mhm. Durch die ganze Zeit hier habe ich doch ein gewisses Eigenmotivation entwickelt. Das ist jetzt eine versicherungsrechtliche Frage, von der ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung habe. Aber es kann ja natürlich sein, dass irgendjemand jetzt uns zuhört, der gerade mit solchen Fällen auch vertraut ist. Oder vielleicht sogar jemand von einer Versicherung, der dir ein Angebot machen will, dann würde ich gerne das direkt an dich weitergeben. Das ist das Einzige, was ich für dich tun kann. Mit einem klugen Rat kommen wir da muss jetzt konkret was gemacht werden. Ja, sollen wir mal so verbleiben, wenn sich jemand bei uns meldet, per Fax, unter 0800 5678 110, dann werden wir den Kontakt herstellen, okay? Ja, ich höre mir das gerne an. Ja, vielleicht, ne, man kann ja hoffen, vielleicht kommt irgendein guter Tipp oder vielleicht kann ganz schnell was gemacht werden. Müsste dringend passieren, ja. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Hoffen wir mal gemeinsam und sagen gemeinsam toi toi. Ich sag toi toi toi. Danke, Domian. Gut, Guido. Bis dann, tschüss. Ciao. Alles Gute. Gisela, 55 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Gisela. Guten Morgen. Ich warte direkt immer auf dich, entschuldige. Ich bin so krank. Ich habe Asthma. Kannst du mich verstehen? Ich kann dich gut verstehen, ja. Stell dir mal vor, ich liege täglich 14 bis 16 Stunden am Heimbeatmungsgerät. Erst hatte ich ein Sauerstoffgerät Und jetzt liege ich so lange an meinem Beatmungsgerät. Kann ab und an noch mal raus. Und dann freue ich mich über die Bonnenblumen. Und das Allerschlimmste, Domian. Vor anderthalb Jahren ist mein geliebter Mann gestorben. Und ich bin hier ganz alleine. Und das Leben, das ist gar nicht mehr lebenswert. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, wozu man sich noch so quälen muss. Gisela, hast du Kinder? Ich habe Kinder. Wie viel? Ich war zweimal verheiratet. Und das erste Mal, das war die Hölle. Und das zweite Mal, mein Silberschatz, mein Goldschatz, den durfte ich leider nur 10 Jahre haben. Und wir haben zusammen 4 Kinder. 4 Kinder? Also ich 2 und er 2. Kümmern denn die Kinder sich um dich? Doch, ja. Aber weißt du, ich bin ja froh, dass sie jeder ihre Arbeit haben. Sie stehen morgens um 6 auf und sind abends um 6 zu Hause. Aber du wohnst allein in einer Wohnung, ne? In einer Wohnung, alleine, ja. Ne? Allein in einer Wohnung. Allein, Da gibt es auch Enkel? Ach, meine Tochter ist jetzt schwanger. Und ich denke mir mal, vielleicht ist das eine Aufgabe für mich, wo ich darauf hinlebe, dass ich selber noch mal Oma werde. Und ich saß denn schon zwischen Himmel und Erde. Soll ich nur weiterleben oder nicht? Kannst du das vielleicht irgendwie verstehen? Ja. Mit 55 Jahren. Mensch, man ist ja auch in der Blüte des Lebens. Gisela, du hast gerade gesagt, dass du so viele Stunden am Tag an dem künstlichen Atmen. Jeden Tag. Das heißt, du kannst während 14 Stunden, hast du gesagt. Ja, 14 bis 16 Stunden. Das heißt, diese 14 Stunden kannst du überhaupt nichts machen. Du liegst auf einem Sofa. Nein, im Bett. Im Bett. Hast du eine Maske auf, kann man sich das so vorstellen? Ja, genau. Und was machst du denn während dieser 14 Stunden? Starrst du an die Decke oder was? Nein, dann schlafe ich. Da stehst du. Es ist vor allen Dingen, ist es ja auch nachts. Man hat so ein dicker Schlauch dran, also es ist irgendwie, also wenn man mich sehen wird, also es ist schrecklich anzusehen, aber das hat mein Mann alles mitgemacht, sag ich mal, der zweite. Diese, ist das eigentlich auch verbunden mit starken Schmerzen, deine Krankheit? Nein, mit Luftnot. Mit Luftnot, Ich habe ein Lungenemphysem, sagt dir das was? Ja, sag mir was. Und dann habe ich ein kaputtes Herz. Und es ist wirklich hier nicht mehr zu operieren. Inoperable, wie sagt man dazu. Aber über deine Sendung, also da bin ich schon richtig, entschuldige bitte, verrückt. Nach dem stelle ich mir manchmal die Uhr und du bist so ein kleiner Lichtblitz. Darf ich das einfach sagen? Darfst du sagen, freue ich mich riesig drüber. Entschuldigung. Ich möchte was ganz Wichtiges zu dir noch sagen. Ja, bitte. Weil du hörst die Musik im Hintergrund, das ist ja immer unsere Schlussmusik. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Du hast gerade etwas ganz Tolles gesagt. Du hast gesagt, ich freue mich eigentlich darauf, nochmal Oma zu werden oder Oma zu werden. Ja. Und das ist auch so ein Lichtblick für mich, hast du gesagt. Ja, ne? Ja. Guck mal, das ist doch vielleicht eine ganz große Motivation für dich, doch zum Leben nochmal Ja zu sagen. Und zu sagen, da habe ich eine Aufgabe, da freue ich mich drauf. Und das wäre vielleicht auch im Sinne von deinem verstorbenen Mann, wenn du jetzt dich darauf freust und dich dann auch um das kleine Kind kümmern kannst. Und dadurch die Krankheit, deine schwere Krankheit, vielleicht auch ein bisschen besser wegstecken kannst. Du, Mian, weißt du was? Ich habe so das Gefühl, mein verstorbener Mann, der ist in mir und bei mir und er hilft mir. Also das sind mir immer irgendwie noch ein bisschen Kraft. Gisela, jetzt muss ich ganz traurig mich verabschieden von dir. Aber ich finde das wunderbar. Deine Sendung und alles. Bleib uns erhalten und freue dich auf dein Enkelchen. Ja, danke. Alles Gute, Gisela. Und für dich und deine Mannschaft auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Es war wunderbar. Tschüss. Tag in meinem Leben. Tschüss.